Okay, we are starting a series called Decoding the Da Vinci Code. Wir beginnen eine Serie, wir haben sie genannt, den Da Vinci Code entschlüsseln. And we'll open up with a prayer. Wir wollen mit einem Gebet beginnen. Father in heaven, thank you tonight that we can be here. Vater im Himmel, danke, dass wir hier sein können and heute we Abend. Ask you to bless this time. Und wir bitten dich, dass du diese Zeit segnest. Give us wisdom from above. Dass du uns Weisheit von oben gibst, as you have promised. So wie du es auch versprochen hast. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, what is the Da Vinci Code? Was ist der Da Vinci Code? It is a fictional novel. Es ist ein erfundener Roman. Written by a man named Dan Brown. Er wurde geschrieben von einem Mann namens Dan Brown. Published in 2003. Und wurde 2003 veröffentlicht. And it calls into question the origin and the legitimacy of Christianity. Und was er in Frage stellt, ist die, der legitime Ursprung der Christenheit. And this is why we are having this series, and preachers all over the world are doing this series. Und deswegen haben wir hier in Wien diese Serie und auch Prediger auf der ganzen Welt halten Predigtserien über dieses Thema. Issue has to be addressed. Weil diese Sache muss einfach angesprochen werden. So we're going to do three parts this week, next week and the week after. Also wir werden drei Teile haben diese Woche und die kommenden zwei Wochen auch. And part one is tonight. Und heute Abend eben der erste Teil. Tonight it's going to be, can the Gospels of Matthew, Mark, Luke and John be trusted? Und das Thema für heute Abend ist, können die Evangelien von Matthäus, Markus, Lukas und Johannes vertraut werden? Sind sie vertrauenswürdig? So what we're really asking, die Frage, die wir stellen, ist folgende. Is there any real historical evidence that Jesus of Nazareth, also gibt es wirklich einen historischen Beleg, dass Jesus von Nazareth was truly the Son of God, wirklich der Sohn Gottes war, who died for the sins of all men, der für die Sünden aller Menschen gestorben ist, who rose from the dead on the third day, der am dritten Tag von den Toten auferstanden ist, who is presently seated at the right hand of the Father, der jetzt zur rechten Hand Gottes, des Vaters sitzt, who can be known personally as one's Lord and Savior, den man auch persönlich kennenlernen kann als Herrn und Erretter, today, heute, because he is still in the business of changing lives today. Weil er immer noch in diesem Geschäft ist, dass Menschenleben verändert now, werden. This is all being called into question. Das alles wird in Frage gestellt. Okay, the outline for this message in three parts. Der Abriss für diese Botschaft heute Abend. Yeah. We'll talk about why a series on the Da Vinci Code. Wir stellen die Frage also, warum überhaupt eine Serie über den Da Vinci Code? And then a brief review of the story of the novel. Dann wollen wir heute Abend auch einen kurzen Überblick über den Roman geben. And then number three, can the Gospels be trusted? Und als dritten Teil kann man den Evangelien vertrauen. So why a series? Also warum überhaupt eine Serie? I'm going to try to be funny at times, but you have to be sharp to catch it. Also ich versuche witzig zu sein an manchen Punkten, aber ihr müsst auch wirklich versuchen mitzukommen. Yeah, because this morning I was trying to be funny and nobody was laughing. Aha, und heute Morgen war ich eben sehr witzig, aber keiner hat gelacht. Okay. So you gotta pay attention, so you know when to laugh. Also ihr müsst aufpassen, damit ihr wisst, wann ihr lachen müsst. You know, I can just go like that and you'll know. Right. Ich kann auch einfach ein Handzeichen geben, dann wisst ihr es auch. As stated, it's a fictional novel. Also es ist ein erfundener Roman. And by the way, this is the very, very first time I have ever written out my whole message. Und das ist übrigens das allererste Mal in meinem Leben, dass ich meine Predigt aufgeschrieben habe. And you can get it right at the book table afterwards, the whole thing written out. Und man kann sich auch nachher beim Büchertisch abholen. That means you can go to sleep now. Also ihr könnt jetzt einschlafen und es euch nachher holen. Okay, very, very good. Okay, now it's an international bestseller. Also es ist ein internationaler Bestseller. Has sold over 40 million copies. Er wurde 40 Millionen Mal verkauft. Translated into 40 different languages. Und in 40 verschiedene Sprachen übersetzt. This is what New York Daily Times says. Das ist, was die Daily Times, also die Zeitung, sagt. That it is a gripping mix of murder and myth. Eine mitreißende Mixtur von Mord und Mythos. What is the problem here? Wo ist hier das Problem? The problem is that a group of young people in Canada were interviewed who had read the book. Das Problem ist folgendes: In Kanada wurden junge Leute interviewt, die das Buch gelesen haben. A group of young people who had read the book. Also eine Gruppe von jungen Menschen, die das Buch gelesen hat. Were interviewed. Wurden interviewt. And one third of them believe what was written. Und ein Drittel davon haben geglaubt, was in diesem Buch steht. And we're going to get into what was written. Und wir werden gleich dazu kommen, was da drin steht. Okay. The problem with the book is that there's no clear line between what is fact and what is fiction. Das Problem mit dem Buch ist, dass es keine klare Trennlinie gibt zwischen dem, was Faktum ist und was erfunden ist. And it leaves the readers wondering, what is the true origin of Christianity? Und die, der Leser bleibt dann mit der Frage übrig, was ist eigentlich jetzt das, der Ursprung des Christentums? And this is kind of sad in terms of evangelism. Das ist traurig im Sinne der Evangelisation. When we're trying to bring the message of God's love to a dying world. Denn wir versuchen die Botschaft der Liebe Gottes einer sterbenden Welt zu bringen. Hollywood and Western writers producing novels. Und dann gibt's halt Hollywood und auch Schreiber des Westens, die Romane herausbringen. That completely misrepresent the origin of Christianity. Die den Ursprung des Christentums total falsch darstellen. Now, Dr. Paul Meyer is a Christian historian. Dr. Meyer ist ein christlicher Historiker und er lebt heute noch. He has written several novels. Und er hat einige Romane selbst geschrieben. And he says, when you write a novel, there's two things that are important. Er hat gesagt, wenn du einen Roman schreibst, gibt es zwei Dinge, die wichtig sind. The foreground fictional characters. Die vordergründig geschichtlichen Figuren and then the historical background. Und dann auch der historische Hintergrund. So you pick your characters, you make them up. Also du suchst deine Charaktere aus, du erfindest sie. You write a novel. Du schreibst also einen Roman. But the background is true. Aber die Hintergrundgeschichte ist wahr. He says thousands of novels were written about the Second World War. Er sagt, tausende Romane wurden über den Zweiten Weltkrieg geschrieben. In every one of them, Hitler loses. Und in jedem einzelnen Roman verliert Hitler den Krieg. I think. Glaube ich zumindest. Thank you. Dr. Meyer said he was reading this book. Dr. Meyer hat gesagt, er hat ein Buch gelesen. He enjoyed it halfway through. Ah, dieses Buch gelesen und er hat es bis zur Hälfte genossen. And then when it hit the historical background. Und als es dann zum historischen Hintergrund kam. He said only 20% of it is true. Hat er gesagt, nur 20% davon sind now, wahr. Now for a novel to try to be as accurate historically as it possibly can. Also wenn ein Roman so geschichtlich genau sein will, wie es halt nur geht. And when he writes his novels, he writes them, tries to write exactly. Und wenn er so einen historischen Roman schreibt, versucht er sich wirklich an die Geschichte zu halten. And when he has to put mortar between the bricks, und wenn er da so ein bisschen Mörtel zwischen die Steine schmieren muss, you, this is mortar. Dann sagt er das ausdrücklich, dass das jetzt eben Mörtel ist. But for a novel to be 80% the historical background inaccurate. Aber dass so ein Roman 80% historisch gesehen ungenau ist. He said it's like writing a novel about the Second World War. Er hat das verglichen, wie wenn man einen Roman über den Zweiten Weltkrieg where schreibt. Where Hitler wins. Wo Hitler den Krieg gewinnt. And Churchill is in court in Washington. Und Churchill in Washington vors Gericht gestellt wird. For war crimes. Aufgrund von Kriegsverbrechen. Imagine reading a novel like that. Ich meine, stellt euch mal vor, ihr lest einen Roman, der so endet. So now this book has been made into a movie. Und dieses Buch wurde jetzt in einen Film, zu einem Film verarbeitet. Starring Tom Hanks. Und Tom Hanks spielt auch mit. It comes out May 19th. Und am 19. Mai ist die Premiere. It's going to be a blockbuster thriller. Und es wird sicher ein Blockbuster, ein Thriller sein. Many of your friends will see it. Und viele eurer Freunde werden den auch sehen. And you should be ready to answer their questions. Und ihr solltet auch bereit sein, um die Fragen because zu beantworten. It hits right at the root, the foundation of Christianity. Weil es das Christentum wirklich bei der Wurzel trifft. So the problem we're facing is this movie is going to go through all the world. Also das Problem ist folgendes, dass dieser Film weltweit gespielt werden wird. It's going to be hitting countries that are not acquainted with the origin of Christianity. Er wird auf Länder treffen, die mit dem Ursprung des Christentums nicht konfrontiert sind. And if people in the West are believing it. Und wenn das schon Leute im Westen glauben. What about Hindus and Buddhists and Muslims? Was wird dann erst mit Hindus und Moslems und Buddhisten sein? Die dieses Buch lesen oder den Film sehen. We should be ready. Und wir sollten bereit sein. Okay. So, a review of the story. Also wir wollen einen kurzen Abriss über die Geschichte geben. The main character is this guy named Robert. Der Hauptcharakter in dem Buch ist ein Bursche namens Robert. Langdon. Okay. Robert Langdon. He is a professor from Harvard University. Und er ist ein Professor an der Harvard Universität. The movie starts with a museum in Paris, the Louvre, the museum in also, Paris. Der Film right. beginnt in einem Museum in Paris, dem Louvre. Okay. The curator or the director is found dead. Der Kurator wird tot aufgefunden. And this guy Langdon, he stumbles onto a puzzle-like code. Und dieser Mann, der trifft eben auf sein Puzzle und es ist wie ein Code. Found in the paintings of, you guessed, Leonardo da Vinci. Aha, und er stößt auf dieses Rätsel in den Malereien von Leonardo da Vinci. That leads to a shocking secret that the Catholic Church has hidden through the centuries. Und er kommt da auf ein wirklich schockierendes Geheimnis drauf, das die katholische Kirche seit Jahrhunderten bewahrt. Now the Catholic Church has been bombarded. Die halbe Kirche wurde bombardiert. Realistic, because of the novel. Also wegen dieses Romans. People want to know. Let's tell us the secrets. Die Leute wollen eben wissen. Los, erzählt uns dieses Geheimnis. According to the book, the secret is this. Und entsprechend diesem Roman ist das Geheimnis folgendes. I'll leave one secret out just so that you can enjoy the movie. Also ein Geheimnis verrate ich nicht, nur damit ihr den Film dann auch genießen könnt. Okay, here's a secret. Also hier ist ein Geheimnis. Jesus is not at all like the four Gospels say he is. Jesus ist überhaupt nicht so, wie er in den vier Evangelien beschrieben wird. Not at all. Überhaupt nicht. Number one, he was just a normal man. Erstens, er war ein ganz normaler Mensch. In fact, he was married. Eigentlich war er verheiratet. To who? Und zu wem? Mary Magdalene, of course. Natürlich Maria Magdalena. And he had a daughter named Sarah. Und er hatte auch eine Tochter namens Sarah. These descendants are still alive today. Und die Nachkommen sind heute noch unter uns. And these Canadians who read the book, the 1/3 believe that his descendants are alive today. Und diese Kanadier, die man interviewt hat nach dem Buch, die glauben eben wirklich, dass heute noch Nachkommen Jesu leben. Number 2, Jesus intended Mary Magdalene to be the head of the church. Jesus hat beabsichtigt, dass Maria Magdalena das Haupt der Kirche sein soll. Peter became jealous. Petrus wurde eifersüchtig and crushed it after Jesus died. Und zerstörte den Plan, nachdem Jesus eben gestorben war. Number 4, the early church engaged in a massive cover-up. Also die frühe Kirche nahm eine massive Vertuschungsaktion vor. To conceal the fact that Jesus was married. Um zu verschleiern, dass Jesus verheiratet war. And that he was just a man. Und dass er nur ein ganz normaler Mann war. Don't tell anybody. We gotta keep the big secret. Leise, wir müssen dieses große Geheimnis Number bewahren. Five, the New Testament documents, im Neuen Testament, particularly the four Gospels, und besonders in den vier Evangelien, are part of the cover-up. Die sind Teil dieses Verschwörungsplans. Because they want to make Jesus look like the Son of God. Denn diese vier Evangelisten wollen nämlich, dass Jesus so aussieht, als wäre er der Sohn Gottes. And the New Testament, the 27 und die 27 Bücher des Neuen Testaments are not true. Sind nicht wahr. They are the wrong books. Das sind die falschen Bücher. Number 6, Emperor Constantine. Und sechstens, Kaiser Konstantin suppressed the true Gospels hat die wahren Evangelium unterschlagen. At the Council of Nicaea in 325. Und zwar beim Konzil von Nicea im Jahr 325 nach Christus. And he brought this council together. Und er hat dieses Konzil einberufen. Now the council's real. Und das Konzil gab es wirklich. But he didn't bring the council together for this. Aber er hat nicht das Konzil aus diesem Grund einberufen. The book says he brought the council together to choose these four Gospels out of 80. Und er hat das Buch, also der Roman sagt eben, dass Konstantin dieses Konzil einberufen hat, um diese vier Evangelien aus 80 möglichen Evangelien heraus auszusuchen. Also es gibt 80 verschiedene Evangelien und Konstantin hat diese vier ausgewählt, um diese Dinge zu verschleiern. Und hat dann das Neue Testament auch so zusammengestellt, wie es jetzt ist. Said, a mix of murder and myth. Und deswegen hat die New York Times auch geschrieben, dass es eine Mischung aus Mord und Mythos okay, ist. The book claims, quote, that almost everything our fathers taught us about Christ is false. Also das Buch sagt eigentlich kurz zusammengefasst, dass alles, was unsere Väter uns über Christus gelehrt haben, falsch ist. Our third point for today. Und der dritte Punkt heute Abend brings us to our theme. Bringt uns zum eigentlichen Thema. Can the Gospels of Matthew, Mark, Luke and John be trusted? Sind die Evangelien von Matthäus, Markus, Lukas und Johannes glaubwürdig? Okay, does the account of Jesus and the Christian faith as we know? Sind also die Berichte von Jesus und dem Christentum, so wie wir es kennen, have a foundation that we can build our lives on? Bilden die wirklich ein Fundament, auf der wir unser Leben bauen können? One of the characters in the Da Vinci Code story states this. Also eine der Personen im Da Vinci Code im Buch sagt Folgendes. The Bible is a product of man. Die Heilige Schrift ist keine Schöpfung Gottes, sondern der Menschen. My dear, not of God. History has never had a definitive version of the book. Es hat nie eine endgültige Version des Buches der Bücher gegeben. The Bible, as we know it, was collated by the pagan Roman Emperor Constantine the Great. Das Neue Testament, wie wir es heute kennen, geht auf den heidnischen römischen Kaiser Konstantin den Großen zurück. Bring four things out right here. Und ich möchte hier vier Dinge herausstellen. Constantine became a Christian. Also erstens, Konstantin wurde Christ. He was not a pagan. Er war kein Heide. Which means somebody without faith. Das heißt also jemand, der keinen Glauben hatte. Paul Meyer states this. Paul Meyer sagt Folgendes. Constantine gave his life to Christ. Konstantin hat sein Leben Christus übergeben. He was a fervent believer who did unbelievable things for the church. Er war ein brennender Christ, der Gläubiger, der unglaubliche Dinge für die Kirche getan hat. And he says to call him a pagan. Und ihn als Heiden zu bezeichnen, is the greatest character assassination that he has ever witnessed in his life as a historian. Ist der größte Rufmord, den er je in seinem Leben als Historiker begegnet ist. We'll have him on a DVD in 2 weeks. Und wir werden ihn auch auf DVD sehen können in 2 Wochen. Okay, number two. There is also number two. There is absolutely no evidence to support that Constantine had anything to do with putting the New Testament together. Es gibt auch keinen einzig historischen Beweis, der das belegt, dass Konstantin irgendwas mit der Zusammenstellung des Neuen Testaments zu tun haben könnte. Number three. Drittens. Is a question. Is it true that history has never had a definitive version of the Bible? Ist es wahr, dass es in der Geschichte nie eine endgültige Version der Bibel gegeben we'll hat? We'll come back to that. Da kommen wir auch and noch darauf. Number four. Is the Bible a mere product of man and not of God? Und viertens, ist die Bibel ein Werk von Menschen und nicht von Gott? How did the Gospels of Matthew, Mark, Luke and John come about? Wie wurden die Evangelien von Matthäus, Markus, Lukas und Johannes überliefert? History today is recorded. Die Geschichte, die wir heute kennen, ist ja aufgeschrieben. Films, archives, photographs, also movies. In Filmen, Archiven, auf Fotografien. You can watch stuff from World War I. Man kann sich Dinge vom Ersten Weltkrieg anschauen. You can see pictures from the Civil War, man kann sich auch Fotos ansehen vom Bürgerkrieg in Amerika. We have documents and material that can be preserved. Es gibt Dokumente und viel Material, das erhalten geblieben ist. From sports events to elections to wars. Also von sportlichen Ereignissen, Kriege, alle möglichen. But in the days of Christ. Aber in den Tagen Christi. There were no TVs. Gab es keinen Fernseher. There were no computers. Auch keine Computer. There was not even internet. Und es gab nicht mal Internet. Okay. Less than 3% of the people that Jesus was speaking to. Weniger als 3% der Menschen, mit denen Jesus sprach, could read or write. Konnten lesen oder schreiben. Less than 3%. Weniger als 3%. This means that Jesus was speaking to people who could not read the scripture for themselves. Das bedeutet, dass Jesus zu Menschen gesprochen hat, die die Schriften nicht selber lesen konnten. They couldn't even read a book, any book. Die konnten also überhaupt kein Buch lesen. So think of it. No TV, no videos. Also denk daran, kein Fernseher, kein Video. What do you do at night? Was macht man am Abend? Don't say have babies. Come on. Sag jetzt nicht, also Babys zeugen. They told stories. Sie haben sich Geschichten erzählt. And the same stories. Und zwar die gleichen Geschichten. Over and over. Immer und immer wieder. They were in an oral culture. Und das war eben eine mündliche Kultur. With oral tradition. Mit mündlicher Tradition. And when they ran out of psalms, they'd memorize genealogies. Und wenn ihnen die Psalmen ausgingen, haben sie angefangen Stammbäume auswendig zu lernen. They were a fantastic people at memorizing. Und sie waren ein fantastisches Volk, was das Auswendiglernen betrifft. The priests memorized the entire Old Testament. Die Priester haben das ganze Alte Testament auswendig gekonnt. When Mary prayed in Luke chapter 1. Wenn wie Maria gebetet hat in Lukas Kapitel 1. Spontaneous prayer to God. Einfach ein spontanes Gebet zu Gott. She quotes from 15 Old Testament verses. Da zitiert sie 15 alttestamentliche Verse. As a teenager. Als Teenager. The little kids could recite over 100 verses. Die kleinen Kinder konnten über 100 Verse wiedergeben. Many Christians today, maybe even in this room. Und viele Christen heute, vielleicht sogar manche in diesem could Saal, not even recite the easiest psalm, Psalm 23. Könnten nicht einmal den einfachsten Psalm, den 23. Psalm wiedergeben. Who was smarter, these people or us? Wer war intelligenter, die Menschen damals oder wir heute? Don't answer that question. Braucht's auch nicht beantworten. Now I used to ride in the car with my father. Ich fuhr mit meinem Vater im Auto. And we would go somewhere, he would say, okay, und wenn wir wohin unterwegs waren, sagte er, pass mal auf. We're playing a game. Wir spielen jetzt ein Spiel. Give me the capital of New York State. Sag mir die Hauptstadt von Bundesstaat New York. Give me the capital of New Jersey. Oder die Hauptstadt von New Jersey. Princeton. Princeton. Wrong. Falsch. Trenton. Now my brother would be in the car, maybe. Also mein Bruder war manchmal auch mit im Auto, mein älterer Bruder. He didn't like these games. He just kind of fall asleep. Und er mochte diese Spiele nicht, er ist dann immer eingeschlafen. I love these games. Und ich habe sie geliebt. Robert, capital of California. Robert, die Hauptstadt von Kalifornien. Los Angeles. Los Angeles. My brother. He just liked the. No, this is kind of what it was like. Also so war das bei uns. Even in those days. Und auch in den Zeiten damals. In a time of oral tradition. In den Zeiten, wo die Dinge noch mündlich it überliefert wurden. A game. Es wurde ein Spiel. And when you told the story, und wenn man eine Geschichte erzählt and hat you made a mistake, und du hast einen Fehler gemacht, that's wrong. Kam dieser Ton und just wurde gleich gesagt, du liegst da falsch. Like these little kids, I like to call them by their wrong name. So wie diese kleinen Kinder, ich nenne sie oft absichtlich gern beim falschen Namen. Also ich vertausche sie mit ihrem Bruder. Say, hi, little Johannes. Ich sag, I'm not Johannes. Hallo Johannes, dann kommt gleich die Antwort, ich it's bin wrong. Nicht Johannes. And this is what the culture was like. Und so war die Kultur damals. It was oral. Es war eine mündliche. And they had fantastic memory. Und sie hatten ein unglaubliches Gedächtnis. Because they told these stories over and over and over. Weil sie sich diese Geschichten immer wieder erzählt haben. And there were so many of these stories of Christ changing lives. Und es gab so viele dieser Geschichten, wie Christus das Leben verändert hat. Imagine 500 people were fed bread. Stellt euch mal vor, 500 Leute wurden mit Brot gespeist. And 500 people left and had their own story. Und 500 Menschen gingen weg und hatten ihre eigene Geschichte zu erzählen. Now, when the gospel was written, als das Evangelium dann aufgeschrieben wurde, da waren 500 Leute, die das hätten korrigieren können. And that's how they were. Und so war das. Oral tradition had to be exact. Mündliche Tradition musste genau sein. So this whole land was filled with people. Also dieses ganze Land war voll mit Menschen. People who were blind, now they see. Menschen, die blind waren und jetzt sehen können. People who were lame and now walk. Lahme Menschen, die jetzt wieder gehen können. He would heal all the whole multitude. Er heilte Menschenmengen. All these people could have testified. Und all diese Menschen hätten das bezeugen können. And John wrote at the end of his gospel. Und Johannes hat am Ende seines Evangeliums John gesagt. John 21:25. In Johannes 21, Vers 25. Writes, and there were many other things that Jesus did. Und viele andere Dinge hat Jesus noch getan. Which, if they were written, die, wenn sie aufgeschrieben würden, in detail, und zwar detailliert, I suppose that even the world itself would not contain the books. Ich nehme an, dass sogar die Welt die Bücher nicht halten könnte. Everyone knew what Jesus was like. Alle wussten, wie Jesus war. So the problem begins, also das Problem beginnt as people get older. In dem Augenblick, wo die Menschen älter werden. It's 20 years later. Also 20 Jahre später. People who had been healed are now dying off. Menschen, die geheilt wurden, beginnen wegzusterben. People who were young are now getting older. Junge Menschen werden langsam älter. The church is expanding to Rome, to Egypt. Die Gemeinde wächst, sie dehnt sich aus nach Rom, nach Ägypten. All through Greece. Durch ganz Griechenland. Asia Minor. Durch Kleinasien hindurch. These people were not there. Und diese Menschen waren nicht vor Ort damals. So now they should write it down. Und jetzt beginnt die Zeit, wo man es aufschreiben sollte. In Matthew, I'm sorry, Mark. Im Markus Evangelium. Even as early as in the 50s. Sogar, also in den 50er Jahren des ersten Jahrhunderts, hat Markus sein Evangelium aufgeschrieben. Matthew writes in the 60s. Matthäus schreibt das in den 60ern and auf. Luke writes in the 60s. Und Lukas auch in den 60er we Jahren. Know this because they were speaking of the temple. Wir wissen das, weil sie vom Tempel sprechen. That was destroyed in 70 AD. Und der wurde 70 nach Christus zerstört. They don't mention the destruction of the temple, though they speak of the temple. Sie erwähnen die Zerstörung des Tempels nicht, schreiben aber vom Tempel. The Lord spoke of the destruction of the temple. Der Herr sprach zwar von der Zerstörung des they Tempels, wrote it down, und sie haben es aufgeschrieben, but there was no fulfillment written. Aber es gab noch keine Erfüllung dazu. So these gospels are placed right in that area. Also die Evangelien, diese ersten Evangelien, wurden wirklich in diesem Zeitalter right geschrieben. Time, genau zu dieser when Zeit. All the witnesses were still alive. Als alle Augenzeugen noch am Leben waren. When anybody could have walked up and said, wrong. Also jeder hätte da auftreten können und sagen, nein, das stimmt nicht. It wasn't 13,000, I was there, it was 5,000. Das waren nicht 13,000 Menschen, das waren nur 5,000. And things like this. Und Dinge now, so ähnlich. We move to manuscripts. Wir wollen uns jetzt die Manuskripte ein bisschen näher ansehen. Now, I want to show you a picture of a manuscript. Und ich möchte euch ein Bild eines Manuskripts zeigen. This is a manuscript. Das ist so ein Manuskript. It's a document that is handwritten. Ein Dokument, das handgeschrieben ist. Why don't we have the original documents? Die Frage ist, warum haben wir nicht die originalen Manuskripte? Like the original. What also, happened to them? Das Original, warum gibt es das nicht mehr? They disintegrated. Die sind zerfallen. Being touched, being breathed on. Die werden angerührt, die werden angehaucht. Just finally just turned into dust and fell apart and disintegrated. Und irgendwann zerfällt das Ding zu Staub und ist nicht mehr da. Right, that's the problem. Das ist halt das so Problem. So what they did is they would very carefully copy the manuscript, the first one. Also was sie halt gemacht haben, ist, dass sie das Original sehr vorsichtig kopiert haben. It's a Greek manuscript, and they would keep recopying it to preserve the message. Also das ist ein griechisches Manuskript, und sie haben das abgeschrieben immer wieder, um die Botschaft zu erhalten. Now I want to show you something really incredible. Und ich möchte euch wirklich was Unglaubliches zeigen. I want to compare the New Testament manuscript. Ich möchte das Manuskript des Neuen Testaments, copies of them, also Kopien davon, from the most historically verified ancient manuscripts available today. Und ich möchte dieses Neue Testament vergleichen mit antiken Handschriften, die am besten erhalten geblieben sind. It's going to really blow you vergleichen. Away. Das würde euch wirklich jetzt erstaunen. I'm going to compare it to four other ones. Ich möchte es mit vier antiken Handschriften Let's vergleichen. Go to the first one. Die erste. Okay, the Galactic Wars. I mean the Gallic Wars. Also der Gallische Krieg. That was really funny. Come on. Caesar's Galactic Wars. Also Caesars galaktischer Krieg. Okay. I'm going to throw some funny things in here, but you got to be looking. Also ich okay. werfe jetzt ein paar lustige Dinge ein. Now, Caesar's Gallic Wars, 100 to 44 BC. Also Caesars Gallischer Krieg von 100 bis 44 vor Christus. He wrote them sometime during that period. Irgendwann in dieser Zeitspanne wurde es geschrieben. We have manuscripts to prove that. Und wir haben auch Manuskripte, die das belegen. Okay, Plato's Tetralogies. Platos Tetralogie. Written sometime between 427 and 347 BC. Irgendwann zwischen 427 und 347 vor Christus geschrieben. Homer's Iliad. Und Homers Ilias. Written 900 BC. 900 vor Christus geschrieben. I put something from Aristotle in here, but we'll take it out. Just these three. Also ich möchte jetzt nur mal diese drei herausgreifen. Okay. And the New Testament, written between 40 and 100 AD. Und das Neue Testament, das zwischen 40 und 100 nach Christus entstanden ist. Try to remember that in your mind, you know. BC, BC, BC, AD. Versucht euch mal diese Jahreszahl ungefähr zu merken. Okay. Caesar's Gallic Wars. Also die gallischen Kriege von Caesar. We have a copy of the original manuscript. Es gibt eine Kopie dieses originalen Dokumentes. But that copy is from 900 AD. Aber das älteste Manuskript, das wir besitzen, ist aus dem Jahre 900 nach Christus. All the other manuscripts between that one also and alle the anderen, first one alle anderen Manuskripte zwischen 900 nach Christus und 100 vor Christus were lost or just turned into dust. Sind entweder verloren gegangen oder zerfallen. There are none. Es gibt keine mehr. So there's a 1000-year period between the original one and that copy. Also es gibt 1000 Jahre Zeitspanne zwischen dem Original und dem ältesten uns bekannten Manuskript. But nobody questions those wars. Aber keiner stellt diese Kriege in Frage. Because we have a manuscript. Weil es ja ein Manuskript a gibt. Copy. Eine Kopie. And that's history. Und das ist Geschichtsschreibung. Second one. Der zweite. Plato's Tetralogies. Die Tetralogie von Plato. We have the earliest copy, same year, 900 AD. Das älteste uns bekannte Manuskript aus dem Jahre 900 nach Christus. So there's a 1200-year gap between the first, the original, and that copy. Also ergibt sich eine 1200 Jahre lange Zeitspanne zwischen dem ältesten Manuskript und dem Original. Now Homer's Iliad. Von Homer die Ilias. The copy that we have is from 400 BC. Das älteste Manuskript, das wir besitzen, ist von 400 vor Christus. It must have been written on plexiglass or something, you know? Geschrieben wurde es 900 vor Christus. Or it must have been preserved in a jar like the Dead Sea Scrolls. Also entweder man hat es auf Plexiglas aufgeschrieben oder es wurde in einem Gefäß aufbewahrt. But it survived all that time. Aber es hat all diese Zeiten überstanden. But the time between that manuscript and the original is 500 years. Aber trotzdem besteht immer noch eine 500 Jahre lange Zeitspanne zwischen dem Original und dem ältesten Manuskript, das wir the haben. The earliest New Testament manuscript copy that we have. Das älteste neutestamentliche Manuskript, at das wir besitzen. Part of it, not the whole thing apart, zumindest fragment, Teile daraus oder Fragmente davon is from 125 AD. Ist aus dem Jahr 125 nach Christus. There's only a 25-year gap between that copy and possibly the original. Und da gibt es also nur 25 Jahre Zeitspanne zwischen dem ältesten Manuskript, das wir besitzen, und dem Original. Now, how many of these copies do we have? Wie viele dieser Kopien besitzen Who wir? Has the most copies? Maybe Homer? Wer besitzt eigentlich die meisten Manuskripte? Ist es vielleicht Homer? Look at the difference in the amount of copies that we have. Schaut euch mal die Unterschiede an von den Manuskripten, die wir besitzen. From the Gallic Wars is only 10 copies. Von den gallischen Kriegen gibt es nur 10 Kopien. From the Tetralogies only 7. Von der Tetralogie gibt es überhaupt nur 7 Manuskripte. From Homer's Iliad we have 643 copies of the manuscript. Die Ilias von Homer ist das 643 Mal vorhanden. Now look at the New Testament. Und schaut euch mal das Neue Testament an. And Homer's is number 2. Und Homer ist die Nummer 2. And that's a strong number 2 because the rest only and there's one that has 200. Another one has 200. Und das ist eine sehr starke Nummer 2, denn da gibt es eben über 600 Exemplare und es gibt auch noch andere, wo es ungefähr 200 gibt. You wouldn't know them. But the New Testament, aber vom Neuen Testament 5,300 Greek manuscripts. Gibt es 5,300 griechische Manuskripte, copies of the original. Also Kopien des Originalen, Neuen Testament. And 10,000 in Latin. Und 10,000 lateinische. Now in the 4th century, the Catholic Church started to really copy and make a Latin. They made a Latin Vulgate version. Also im 4. Jahrhundert hat die katholische Kirche wirklich angefangen, Kopien herzustellen, und es gab dann auch eine lateinische Übersetzung, die Vulgata. Latin already started in around the year 150. Aber ungefähr im Jahr 150 hat man schon begonnen, auf Latein zu übersetzen. And they were evangelizing, so they were translating these manuscripts into all kinds of languages. Und die haben die Heiden erreicht und haben eben angefangen, diese Übersetzungen in alle möglichen Sprachen so zu übersetzen. In other languages is like 9,300 manuscripts. Und daher gibt es in anderen Sprachen noch einmal 9,300 Manuskripte. Now don't misunderstand, these are not all 25 years after Christ. Also versteht das richtig, die sind jetzt nicht alle aus dem Jahr 125 nach Christus. That was the earliest. Das ist eben das älteste Manuskript, das wir haben. These are going through the second century and third century, fourth and up. Aber die sind eben aus dem 2., 3. und 4. Jahrhundert aufwärts. Impressive, isn't that? Over 24,000. Und das ist doch beeindruckend, nicht? Weil es da 24,000 Manuskripte gibt. It's incredible. Unglaublich. This, how reliable are the Gospels? Und die Frage ist, wie verlässlich sind die Evangelien? They're unbelievably reliable. Und sie sind unglaublich verlässlich. If the Gospels are not reliable, then we know nothing about ancient history. Wenn man den Evangelien nicht vertrauen kann, dann weiß man eigentlich überhaupt nichts über Because die Antike. Nothing in history comes close to the reliability of what happened in the New Testament. Weil nichts nicht einmal annähernd irgendwas an das Neue Testament und die Verlässlichkeit herankommt. Okay, what about the other 80 gospels that are mentioned in the Da Vinci Code? Wie ist es eigentlich mit diesen anderen 80 Evangelien, die in diesem Buch beschrieben werden? Number one, there are not 80. There's a number of them, but not 80. Also erstens mal, es gibt schon noch andere Evangelien auch, aber nicht 80. They are, none of them are from the first century. Keines dieser Evangelien stammt aus dem ersten Jahrhundert. Second century. Die stammen aus dem zweiten Jahrhundert, aus dem dritten. They're not coming from the time of eyewitnesses. Die kommen nicht aus der Zeit, wo Augenzeugen noch da waren. Number two, they were Gnostic Gospels. Zweitens, das waren gnostische Evangelien. They were Gnostic Gospels. Also das waren gnostische Evangelien. What is Gnosticism? Was bedeutet überhaupt Gnostizismus? Now, you have to understand, and then you'll see how the book is completely fiction. Also ihr müsst es verstehen, dann werdet ihr nämlich sehen, dass dieses Buch wirklich reine Erfindung ist. Gnosticism was a non-Christian sect. Gnostizismus ist eine nicht-christliche Sekte. It was a threefold mixture. Es war eine Mischung aus drei verschiedenen Dingen. Es war ein bisschen von der Philosophie Platos, der gesagt hat, dass Ideen realer sind als Dinge. Auch ein bisschen aus dem Zoroastrismus, der persischen Religion. Who said good struggles against evil. Und die haben gesagt, dass das Gute dem Bösen widerstreitet. And Buddhism, und auch Buddhismus. Which says that matter is antagonistic to the spirit. Und der sagt eben, dass die Materie dem Geist widerstrebt. Now, Gnosticism said that God can have no contact with matter. Und Gnosticismus hat eben postuliert, dass Gott mit Materie keine Verbindung hat. So Gnosticism completely rejected the idea that God would become a man. Also Gnosticismus hat deshalb die Idee, dass Gott ein Mensch wird, völlig abgelehnt. They did not believe that Jesus was human. Sie haben nicht geglaubt, dass Jesus Mensch war. In one of the Gnostic Gospels, the Gospel of Peter. Und einem dieser gnostischen Evangelien, dem Evangelium nach Petrus. It says that Jesus was on the cross. Da steht, dass Jesus am Kreuz war. And he felt no pain. Und er spürte keinen Schmerz. They believed he was a phantom. Sie haben geglaubt, er ist ein Phantom. In some of their gospels it says they put their hands right through him. Und in anderen Evangelien steht eben, dass man die Hand durch ihn durchstecken konnte. This was infiltrating the church at the end of the first century. Und das ist am Ende des ersten Jahrhunderts in die Gemeinde eingedrungen. The Gospel of John was written at the end of the first century. Und das Johannesevangelium wurde am Ende des ersten Jahrhunderts right geschrieben. Right against Gnosticism. Und war eigentlich gegen diesen Gnostizismus gerichtet. Auch der erste Johannesbrief gegen den Gnostizismus. John was defending the deity and the humanity of Christ. Johannes hat die Göttlichkeit und die Menschlichkeit Jesu and hervorgestrichen. The word became flesh und das Wort wurde Fleisch and dwelt among us. Und wohnte unter uns. He makes that statement right in the beginning und er of macht this diese Aussage ganz am Anfang des Evangeliums. In 1. John he says, and in the beginning was the word of life. Und am Anfang des ersten Johannesbriefes sagt er, am Anfang war das Wort des Lebens. We were with him. Und wir waren mit ihm. And then he says, and we touched him. Und dann schreibt er, und wir haben es berührt. He was not a phantom. We touched him. Er war kein Phantom. Wir haben ihn angegriffen. Why would he say that? Warum sagt er das? Um dem Gnostizismus believed he was a phantom. Zu begegnen, der Now, geglaubte, dass er ein Phantom why war. Are we saying this? Warum erzähle ich euch das? Because of what the book claims. Wegen dem, was das Buch sagt. The book claims exactly the opposite. Das Buch behauptet genau das Gegenteil. The book claims that Constantine. Das Buch behauptet, dass Konstantin, Kaiser Konstantin. This is 300 years later. Also 300 Jahre nach Christus. Got the council together. Dieses Konzil einberuft. He was a pagan. Er als Heide. He wanted to conceal the real identity of Jesus. Er wollte die echte Identität Jesu verschleiern. That he was only human. Und behaupten, dass er eben nur Mensch war. So from the 80 Gospels, also aus diesen 80 Evangelien, he chose the four. Suchte er vier aus. Because those four said he was the Son of God. Weil diese vier behaupten, er sei der Sohn Gottes. He wanted to cover the fact that he was not. Und er wollte verschleiern, dass er eigentlich nicht der Sohn Gottes so war. He didn't choose any of the other 80. Also hat er keines dieser anderen 80 Evangelien ausgewählt. Erst einmal gab es gar nicht 80. Secondly, those other gospels und zweitens haben diese anderen Evangelien absolutely did not believe in the humanity of Christ. Die haben das überhaupt nicht geglaubt, dass Jesus Mensch war. It was the other way around. They believed he was a phantom. Es war genau umgekehrt. Die Gnostiker haben geglaubt, dass Jesus ein Phantom war. So this statement is absolutely untrue. Also ist diese Aussage völlig falsch. It's absolutely the opposite. Total verdreht. Now, someone reading this in Pakistan, also wenn das jetzt jemand in Pakistan liest, doesn't know anything, der kennt sich überhaupt nicht aus. Because someone who is reading a novel, denn jemand, der einen Roman liest, assumes that the author is pretty historically accurate. Der nimmt an, dass der Autor sich ein bisschen zumindest an die historischen Fakten because that's hält. What novelists do. Denn das machen Romanschreiber, but historische Romanschreiber. But who would assume that a novelist would have 80% error in his backdrop. Aber wer nimmt an, dass ein Romanschreiber 80% falsch hat in seiner geschichtlichen Darstellung? Und das ist die Tragödie der Sache. Okay, some of the other gospels, the Gospel of Peter. Also es gibt auch noch eben andere Evangelien, das Petrus-Evangelium. Says that he felt no pain. Zum Beispiel, er fühlte keinen Schmerz. Jesus felt no pain on the cross. Jesus fühlte keinen Schmerz no, am no Kreuz. Pain. Keinen okay. Schmerz. Which books can be tried? Oh, let me go. Couple other of these gospels. The Gospel of Eve. Also es gibt noch das Evangelium nach Eva. Paul. Paulus. Philip, Mary. Maria. Gamaliel. Gamaliel. Barnabas. Barnabas. Thomas. Thomas. Judas. Judas Evangelium. James. Jakobus Evangelium. These were all Gnostic gospels. Das sind alles gnostische Evangelien. All saying the same thing. They were written later. Die sagen alle das Gleiche. Sie wurden alle viel später geschrieben. To convince people, um Menschen davon zu überzeugen, that Gnosticism was true. Dass Gnostizismus Now, recht hat. Here's an important point. Und hier ist ein ganz wichtiger Punkt. Thing that the Gnostics took from Christianity, das Einzige, was die Gnostiker aus dem Christentum herausgenommen haben, was that there was redemption in Christ, dass es eben Erlösung in Christus gibt. But not from sin, aber nicht von der Sünde, but from matter, sondern von der Materie. And if we follow Jesus, oder vom Leib. Also wenn wir Jesus nachfolgen, we would become spiritual, würden wir geistlich werden and so good, und sehr gut, that God would accept us. Und zwar so gut, dass Gott uns akzeptiert. They absolutely rejected the thought that he was dying on a cross for the sins of the world. Sie lehnen also total die Tatsache ab, dass Jesus am Kreuz stirbt für die Sünden der Welt. This is what they were facing. Dem ist die junge Gemeinde gegenüber gestanden. One more page. Can we make it? Ich habe noch eine Seite. What books can we trust? Welchen Büchern kann man vertrauen? Keep in mind that today we have a lot of good Christian books. Behaltet im Hinterkopf, dass es heutzutage sehr viele gute christliche Literatur gibt. Because it's good, doesn't mean we should put it in the Bible. Nur weil es gut ist, heißt nicht, dass wir es in die Bibel hineingeben Oswald müssen. Chambers, my utmost, first, highest, that should be in the Bible. Oswald Chambers, sein Andachtsbuch, das sollte in der Bibel sein. We would never think that. So was würde man nie denken. James Dobson's books about children should be in the Bible. Oder James Dobson's Bücher über Kinder, das sollte auch in die Bibel. Nobody's thinking like this. Ich meine, keiner denkt so. There's been books from the first century written by different people. Es gibt auch Bücher Letters. Aus dem ersten Jahrhundert oder Briefe, die... They had to decide which one of these would go into the... Which one of these would go into the New Testament? Und die Gemeinde musste eben entscheiden, welche davon in die Bibel hineingenommen There's werden. Three kinds of writings. Und es gibt drei verschiedene Arten von those Schriften. That would be considered the Bible, die man als biblisch ansieht. Those that would be considered Christian, die man als christlich ansieht. And those considered non-Christian. Und die man als nicht christlich beurteilt and they hat. Had to decide which one was which. Und die mussten sich entscheiden, welcher, was für ein Brief, was für einer war. They came up with three ways to test whether a writing was to be considered Bible. Und sie hatten eine dreifache Methode, um festzustellen, ob ein Schriftstück biblisch ist, in and die Bibel kommt. The word the canon. They would be placed in the canon or in the grouping of the Bible. Und sie haben dafür ein Wort geschaffen, sie haben es den Kanon genannt, eine Gruppierung von Manuskripten. Maybe we use that word. Okay, test number one. Also der erste Test. Was the document written by an apostle? Wurde das Dokument von einem Apostel geschrieben? Or a close associate of the apostle. Oder einem dem Apostel nahestehenden Menschen? Matthew was an apostle. Matthäus war ein Apostel. John was one. Johannes war ein Apostel. Mark was working with Peter. Markus hat mit Petrus zusammengearbeitet. Luke was working with Paul. Und Lukas war mit Paulus zusammen. Okay, they passed the first test. Okay, den ersten Test haben sie bestanden. Test number two. Der zweite. Now again, remember that the people of those times could prove. Und denk daran, dass die Menschen der damaligen Zeit beweisen konnten, ob das, was geschrieben war, auch wirklich wahr ist. Test number two. Der zweite Test. The contents of the writing had to be consistent with the known teachings of Christ. Der Inhalt des Geschriebenen musste mit dem übereinstimmen, was man über die Lehren Jesu schon wusste. Now this is from verse 114 from the Gospel of Thomas. Das ist aus dem Vers 113 ich zitiere jetzt einen Vers aus dem Thomas-Evangelium. A Gnostic Gospel. Tell me whether this fits in our Bible. Ein gnostisches Evangelium sagt mir selbst, ob es in unsere Bibel hineinpasst. For every woman Für jede Frau, who will make herself a male, die sich zu einem Mann macht, that's pretty tough. Das ist also ziemlich the other hart. Way around might be easier, but that's andersrum geht es vielleicht leichter, aber in die Richtung ist es will schwierig. Enter the kingdom of heaven. Wird in den Himmel kommen. Come on, that's ridiculous. Das ist doch wirklich lächerlich. That's nowhere in the Old Testament, nowhere in the writings of Christ. Also das gibt es nirgends im Alten Testament, das gibt es nirgends, hat it's Jesus nie gesagt. It's absolute foolishness. Es ist totale Dummheit. Thank God it's not, 'cause I make my job pretty hard. Und Gott sei Dank gibt es nicht in der Bibel, das würde meinen Job zumindest sehr schwierig gestalten. Okay, test. No, thank you, that was good. Okay, test number three. Und der dritte Test. The writings had to be a document recognized and used by the church at large. Dieses Schriftstück hat eben von der ganzen Gemeinde anerkannt und auch verwendet werden müssen. In Israel, in Asia Minor, also in Israel, in Kleinasien, in Rom, in Afrika. Now, back to the questions raised by the statement, the Bible is a product of man. We talked about that in the beginning. Und zurück zu dieser Aussage, dass die Bibel ein Produkt von Menschen ist. There was a question I raised. So, is it true that history has never had a definitive version of the Bible? Also die Frage war, ob es in der Geschichte wirklich nie eine endgültige Endversion der Bibel gab. The answer is absolutely untrue. Und die Antwort ist, das ist völlig falsch. That statement, there's been a definitive version of the Bible. Es gibt eine endgültige Version der Bibel. From the beginning, vom Anfang an, 20 of the 27 books were recognized as scripture. Wurden 20 der 27 neutestamentlichen Bücher als kanonisch, als Schrift angesehen. Now think with me, David wrote scripture. Also David hat Sachen aufgeschrieben. Salomon, Moses, Mose, Job, different writers Hiob, in the Old Testament. Verschiedene Schreiber im Alten Testament. And then the Messiah comes. Und dann kommt der Messias. He's healing people all over. Und er heilt Leute im ganzen Land. Dies for the sins of the world. Stirbt für die Sünden der Welt. Raises from the dead. Und steht von den Toten auf. Wasn't it expected that his disciples would write something? Wurde das nicht erwartet? Würde man das nicht erwarten, dass seine Jünger das aufschreiben? Of course, somebody's got to write something. Natürlich, irgendjemand muss ja irgendwas aufschreiben. This is the greatest thing in history. Das ist das Größte, was in der Geschichte je passiert ist. It was expected. Es wurde erwartet. So which ones do we put in? Also die Frage ist, was nehmen wir jetzt mit hinein? 20 of the books were recognized. Und 20 wurden gleich anerkannt. 7 were having trouble. Mit 7 hatte man, musste man It's überlegen. Understandable. Aber das ist verständlich. Because Hebrews, nobody put their name on it. Denn im Hebräerbrief steht kein Absender. Now it passed one test. It was completely complemented the teaching of Christ. Den ersten Test hat es bestanden, oder einen Test hat es bestanden, denn es hat total hineingepasst mit dem, was Jesus gelehrt hat. But who wrote it? Aber wer hat es geschrieben? Put it on the side for now. Also, naja, legen wir es mal zur Seite. How about 2 Peter? Wie wäre es mit dem zweiten Petrusbrief? Talks about the world melting. Naja, da spricht davon, dass die Welt zergeht. Na, das legen wir mal zur Seite. Revelations. Offenbarung. I don't know, 13, 14 horns. Ich weiß nicht. 13, 14 Hörner, legen wir das mal beiseite. What about Jude? Wie wäre es mit Judas? Also Michael und so, der Erzengel, naja, legen wir es auch mal beiseite. What about James? Wie wäre es mit Jakobus? This works thing and all that stuff. Dieses Ganze mit den Werken und so weiter, legen wir auch mal auf die Seite. It was still to be considered, but it was like it wasn't passing all three also, so easily. Man wollte es noch begutachten, aber es passt jetzt nicht gleich durch alle drei Tests. But 20 durch. Of them aber 20 davon clearly received from the beginning as the scripture. Sind ganz eindeutig vom Anfang an als authentische Schrift angesehen worden. Okay, Origen, he died, he was a scholar, he died in 250. Origenes, ein Schriftgelehrter, er ist 250 he died in prison. Nach Christus gestorben. He was er ist im Gefängnis gestorben, er wurde gefoltert. For a long time. Lange gefoltert. He was a great Christian writer. Ein großer christlicher Schriftgelehrter. He was from Alexandria and he wrote this in one of his writings. Ursprünglich aus Alexandria und er hat in einem seiner Schriften geschrieben. This is 100 years before Constantine. Und das ist 100 Jahre vor Konstantin. Or 80. Oder 80 eigentlich. The four Gospels. Die vier Evangelien. And he names them Matthew, Mark, Luke and John. Und er nennt sie mit Namen Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Are the only undisputed ones in the whole church of God. Sind die einzigen, die in der ganzen Gemeinde unwidersprochen sind. Throughout the whole world. Und zwar weltweit. Irenaeus of Lyons, that's in France. Also Irenaeus von Lyon, das ist in Frankreich. You know that, right? Okay, he died in 202. Er starb 202 nach Christus. Since there are four corners of the world. Und er hat geschrieben, nachdem es vier Ecken der Erde gibt. It is fitting that the church has four pillars, the four gospels. Ist es nur passend, dass die Gemeinde auch vier Säulen hat, nämlich die vier Evangelien. That was written in the 3rd century. Und das wurde eben im 3. Jahrhundert geschrieben. Also im 2. Jahrhundert eigentlich. Okay, here's our last question. Und unsere letzte Frage. Does the account of Jesus and the Christian faith as we know it? Ist die Überlieferung von Jesus und des christlichen Glaubens, so wie wir es kennen? Is it a real a historical foundation for our lives? Ist es wirklich eine historische Grundlage für unser Leben? The answer is absolutely yes. Und die Antwort ist, dass es absolut Why? So ist. Warum? Because Jesus is alive today. Weil Jesus heute noch lebendig ist. And he's still changing. Und er immer noch Leben verändert. Now, with that, I want to show you a video of one of our teens. Ich möchte euch ja ein Video von einem unserer Jugendlichen zeigen. And this is about how Jesus changes lives. Und da geht es darum, wie Jesus sein Leben verändert hat. Ich habe die Botschaft auf CD bekommen über Revival. I received the message about Revival on a CD. Also das war vor 2 Wochen. 2 weeks ago. Also Mittwochabend. On Wednesday evening. Und ich habe es dann gleich beim Anfang im Zug angehört. And I listened to it as I went home on the train. Weil ich habe mir gedacht, ja, ich fahre eine Stunde im Zug. Because I thought, well, I have to travel 1 hour on the train. Und Botschaft wird ungefähr eine Stunde dauern. And maybe it'll last about 1 hour. Also geht sich super aus. It will work out fine. Und ja, es ist sich auch wirklich schön ausgegangen. And it really did work out fine. Es war so ungefähr, ich war 20 Minuten von zu Hause entfernt. And I was about 20 minutes away from home. Und es war also urberührend. And it was very, very moving. Und ich habe schon gemerkt, meine Augen beginnen sich mit Tränen zu füllen. And I realized that my eyes were starting to fill with tears. Und ich habe nur gedacht, nein, nicht jetzt, nein. I thought, oh, I don't want to cry right now. Ja, nicht im Zug, da sind viele Leute. And not in the train where there's a lot of people. Ja, ich bin dann raus aus dem Zug. So I got out of the train. In Krems. In Krems. Und nach Hause gelaufen. And I went home. Und wirklich nur nach Hause in mein Zimmer. And I went into my room. Hab so die Tasche in ein Eck geworfen. I threw my bag in one corner. Und die Schuhe in eine andere. And the shoes in another. Und echt voll auf die Knie. And I fell on my knees. Und hab gebetet. And I prayed. Und geweint. And cried. Und Sünden bekannt. And I confessed my sin. Und geweint. And I wept. Und das wirklich für eine Stunde. And this went on for 1 hour. Und es war einfach unbeschreiblich. And it was just indescribable. Es war einfach irrsinnig befreiend. It was so freeing. Und es war so, ich habe so gespürt. And I really felt. Wie Gott einfach da ist. That God was there. Und mich wirklich in seine Arme nimmt. And how he took me in his arms. Und er einfach sagt, dass er mich liebt. And told me that he loved me. Und es war einfach so überwältigend für mich, weil ich immer nur dachte. And it was so overwhelming for me because I thought. Das sind so viele schlechte Sachen. There are so many bad things. Und ich habe dir die gerade alle gesagt. And I just told you all of them. Wie kannst du da jetzt noch sagen, du liebst mich? How can you just tell me now that you love me? Und das war so, die Antwort kam sofort. And the answer came immediately. Die war, ja, ich kenne dich. It was, I know you. Durch und durch. Through and through. Dein ganzes Herz. Your whole heart. Und ich liebe dich trotzdem. And I love you, nevertheless. Oder vielleicht sogar deswegen. Or maybe because of that. Das war einfach, wow. It was just really incredible. Let's just close in a prayer. Wir wollen mit einem Gebet abschließen. And maybe you're here tonight. Und vielleicht bist du ja heute Abend and hier. If you died, und wenn du sterben würdest, where would you go? Wo würdest du hinkommen? Have you ever met the risen Lord? Bist du jedem auferstandenen Herrn begegnet? The Son of God, dem Sohn Gottes. Who came into this world, der in diese Welt gekommen ist. And died on the cross for our sins. Und an einem so einem Kreuz gestorben ist für unsere Sünden. From the dead, von den Toten auferstanden ist. And is alive today. Und heute lebt. Let's pray. Lass uns beten. Pray with me tonight. Bitte mit mir heute Abend. Say something like God in heaven. Sag so etwas wie Gott im Himmel. Wow, this is so much to understand. Das ist so viel, das es da zu verstehen gibt. I don't know. Ich weiß nicht. Help me. Hilf mir. Open my eyes. Öffne mir die Augen. Speak to me. Sprich zu mir. Touch me somewhere, somehow. Berühre mich auf irgendeine Art und Weise. If you are real, wenn du echt bist, something is burning in my heart. Es brennt etwas in meinem Herzen. And if that's you, und wenn du das bist, please come into my life. Dann komm bitte in mein Leben. Forgive my sin, vergib meine Sünde, my selfishness and meine Selbstsucht, my outbreaks of anger and meine Zornausbrüche, my little lies here and there. Meine kleinen Lügen hier und dort. Forgive me. Vergib mir. Cleanse me. Reinige mich through the blood that was shed on the cross. Durch das Blut, das am Kreuz vergossen wurde. I want to know you. Ich möchte dich kennenlernen. Be my personal Lord. Sei mein persönlicher Herr and Savior. Und Erretter. Talk to me also. Sprich auch zu mir. Fill my heart. Füll mein Herz. And Lord, for the church tonight, und Herr, für die Gemeinde heute Abend. Let us be ready to have an answer. Lasst uns bereit sein, eine Antwort zu be haben. The light of the world. Ein Licht der Welt zu sein, ein Salz der Erde. We have the greatest message in all of history. Wir haben die großartigste Botschaft in der ganzen Geschichte, Jesus Christ is risen from the dead. Dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, for our sins. Dass er für unsere Sünden bezahlt and hat it's historical. Und dass es historisch ist. Oh, Lord, strengthen us. O Herr, stärke uns, Let us be fervent as never before. Lass uns brennen wie noch nie zuvor. Filled with love, gefüllt mit Liebe and patience, und Geduld and meekness and kindness, und Demut und Freundlichkeit honesty, und Ehrlichkeit, integrity, Integrität. We pray, wir beten. Joy and peace. Freude und Friede. Thank you, Lord, tonight. Danke, Herr. In Jesus' name we pray. In Jesu Namen beten wir. Amen. Amen.